Transparenz für die Ohren. Hey, hallo hier im Dicken Engel zur 15. Buchosprechstunde mit dem Stefan Seekörner und dem Michael Ebner. Grüß euch. Hallo zusammen. Wir machen das so wie immer. Der Bundesvorsitzende lässt uns an seiner Woche teilhaben. Stefan, wie war sie? Und der Michael muss noch was an seiner Verbindung machen. Wobei du auch so ein bisschen abgehakt bei mir ankommst. Ich weiß allerdings nicht, ob das nur bei mir ist oder bei allen. Aber ich komme als einziger gut rüber. Alle anderen beiden nicht. Okay, dann mache ich mal einen Relog on und der Stefan fängt an zu berichten. Jo, ich erzähle einfach mal. Das Herausragende am vergangenen Wochenende war ich beim Zündfunk-Netzkongress. Das war eine Veranstaltung des Bayerischen Rundfunks in München. Dort waren unter anderem Vorträge von Frank Rieger, dem CCC-Sprecher, und der verantwortliche Redakteur für die Online-Redaktion oder für Jetzt von der Süddeutschen, Dirk von Gehlen, und einigen anderen wirklich fähigen und interessanten Rednern. Es gab eine ganze Reihe von Vorträgen, die sehr hörenswert waren. Und es waren überraschend viele Leute, die sich mit dem Thema Datenschutz und digitale Bürgerrechte beschäftigt haben und offensichtlich auch weiter beschäftigen wollen. Dann war noch ein weiterer Punkt, und zwar, Moment mal ganz kurz, ich muss mal gucken. Jo, es sind derzeit 77 Leute anwesend, wahrscheinlich kommen noch ein paar dazu, aber ich würde die Gelegenheit gerne mal ganz kurz nutzen. Ich bräuchte Hilfe, und zwar bräuchte ich jemanden, der mir dabei helfen kann, Texte zu schreiben, die beispielsweise für Veröffentlichungen gedacht sind, Kommentare für Beiträge, Texte für die Homepage, also alles Dinge, die ich eigentlich selber schreiben müsste, aber wie man ja inzwischen hinlänglich weiß, nicht alles selber schreiben kann. Wer Lust hat und sich vorstellen kann, mir an der Stelle zu helfen, ist herzlich willkommen oder herzlich eingeladen, mir eine kurze Mail zu schicken oder mir sonst irgendwie Bescheid zu geben. Das wäre ein Punkt, wo ich wirklich Hilfe brauchen könnte. Und ansonsten würde ich, glaube ich, am einfachsten das wieder so machen, dass wir uns über die Dinge unterhalten, die ihr wissen wollt. Also los eher mit den Fragen. Super. Wenn jemand das gerne machen möchte, aber nicht für Stefan, sondern für einfach so, dann kann er sich übrigens bei mir melden oder bei Michael Renner, Flaschenpost. Wir machen nämlich auch sowas. Fragen, Saalmikrofon. Entschuldige, Stefan, aber das musste jetzt sein. Saalmikrofon. 83 Leute im Raum. Saalmikrofon ist leer. Ich glaube, es hackt. Hajo, der Baujo. Ja, dann will ich mich mal erbarmen. Und zwar fahre ich dann mal gleich nach diesem ominösen Gerichtsurteil, wie er zustande gekommen ist, und bedenke, Datenschutz ist keine persönlichen Daten, denn auch wenn jeder weiß, worum es geht. Ja, ich bin extrem vorsichtig beim Beantworten von derartigen Fragen. Ich habe das Urteil noch nicht schriftlich an unsere Adresse zugestellt bekommen. Das heißt, ich weiß formal eigentlich noch gar nichts dazu und kann im Augenblick auch tatsächlich noch nicht viel sagen. Es ist wohl so, dass nicht alle Punkte so vorgetragen wurden, wie wir sie hätten vortragen müssen, um ein anderes Ergebnis zu bekommen. Aber ich würde darum bitten, erstmal abzuwarten, bis wir das Urteil haben, bis wir uns das in Ruhe angeguckt haben. Und dann, glaube ich, werden wir auch nochmal tatsächlich zwei Sätze dazu sagen müssen. Danke. Weitere Wortbeiträge. Ansonsten haben wir etwas im Pad. Da bedankt sich einer, das ist gut. Was anders als Eberhard Sastrow könnte unser nächstes Thema sein? Ich kenne den Kollegen ja nicht mehr persönlich, aber es ist wohl ein unter älteren Piraten bekannter Urgestein der Piratenpartei. Und da hat sich eine Crew gegründet namens Eberhard Sastrow Crew. Und die hat jetzt ein bisschen Schwierigkeiten mit ihren Domains. Stefan, du kennst den Fall, was dazu? Naja, ich fand es unschön, dass jemand hergegangen ist und sich eine Domain reserviert oder registriert hat auf einen Namen, von dem er weiß, dass jemand anders innerhalb der Piratenpartei diesen Namen gerne benutzen würde. Das ist so ein Verhalten, das mich ja doch ziemlich irritiert. Es soll Gründe dafür geben, aber von diesen Gründen weiß ich bislang nichts. Und demzufolge bleibt der entscheidende Punkt. Es gibt mit Wolfgang Dudda jemanden, der eine Crew gründen wollte oder gegründet hat, die Eberhard Sastra heißt. Und dass er dann auch die entsprechenden Domains gerne hätte, um für diese Crew die entsprechenden Auftritte zu haben, kann ich nachvollziehen und ihm da dazwischen zu funken. Ist aus meiner Sicht nur bedingt schön. Also wenn es dafür vernünftige Gründe gibt, dann möge man die bitte darlegen. Aber einfach mal so sich eine Domain unter den Nagel reißen, sollte man unter Piraten eigentlich eher nicht machen. Dankeschön, Stefan. Mikrofon. Kein Mikrofon. Dam, da, dam, da, dam. Hier ist schon aufgeschlagen im Pad, Genau. das. Lass mich mal noch ganz kurz einen Satz sagen. Ja, Ich bitte. lese gerade ab Zeile 26 beginnend dazu. Was mir noch eingefallen ist, ist, dass ich gesehen habe, dass eine der Domains, nämlich die zastraucrew.de, die zeigt inzwischen auf einen Wikipedia-Eintrag zu Eberhard Sastrau. Das heißt, das ist zumindest schon mal, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Also es geht jetzt, die Domain zeigt nicht mehr auf die Zuse-Crew. Das war das, was mir gerade noch eingefallen ist dazu. Immerhin, ich muss mich entschuldigen für meinen schlechten Sound. Ich glaube, die Tochter streamt oder sowas. Ich kann im Moment nichts dran ändern. Ich hoffe, ihr versteht mich halbwegs. In dieses Pad hat schon ein Hinweis seinen Weg gefunden, dass die Kommentarfunktion auf piratenpartei.de abgeschaltet werden soll. Was sagt denn der Bundesvorsitzende dazu? Und warum haben wir drei Pressebeauftragte? Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ich bin beeindruckt, wie schnell wir Piraten zwischendurch agieren. Also das ist durchaus eine coole Sache. Tatsächlich kam der Vorschlag irgendwie vor mal gefühlten 15 Minuten in der Redaktionskonferenz herzugehen und die Kommentarfunktion auf der Webseite abzuschalten. Und das Argument dafür ist, dass man dort kein Podium bieten möchte für Leute, die sich irgendwie austoben wollen und denen das heiße Forum langweilig geworden ist. Das ist eine Argumentation, die durchaus nicht ganz von Hand zu weisen ist, aber in der Vergangenheit war es so, dass die Beiträge gelöscht wurden, wenn sie ja, gegen die guten Sitten und gegen geltendes Recht verstoßen haben. Und ansonsten ist es schon eine Möglichkeit, einfach mit den Leuten auch zu diskutieren oder die Möglichkeit zu schaffen, ein Feedback zu hinterlassen. Und Online-Blogs sind mit auch deswegen so erfolgreich, weil es genau diese Möglichkeit gibt, eben zu einem Text einen direkten Kommentar zu hinterlassen und eine Diskussion anzustoßen. Und ich glaube, wir sollten uns tatsächlich sehr gut überlegen, ob wir diese Funktionalität auf unserer Webseite in Zukunft nicht mehr haben wollen. Also tendenziell würde ich eher dafür plädieren, die Kommentarfunktion einfach zu lassen, wie sie ist. Dankeschön. Wie ist denn das mit den drei Pressebeauftragten? Das ist jetzt eine Frage von mir. Ich schiebe die irgendwie dazwischen und man kriegt ja gar nicht mehr mit, wie viele Leute beauftragt sind. Kannst du die mal benennen, dass wir wissen, wen wir ansprechen können? Ja, selbstverständlich. Das ist einmal Anita Möllering, unsere Pressesprecherin, die den Job als Angestellte hat. Das ist Volker Münch als stellvertretender Pressesprecher, den wir beauftragt haben, als Anita krank war, um nicht ohne dazustehen. Der ist als Pressesprecher relativ erfahren. Der hat das in Bayern eine ganze Weile gemacht. Der hat die Pressebetreuung auch am Bundesparteitag in Neumarkt gemacht. Also ist jetzt niemand, der da völlig unbedarft ist. Und wir haben mit Olaf Kröger den politischen Geschäftsführer aus Bayern als Leiter der SG Presse. Das war eine Ausschreibung, die wir hatten. Und für diese Ausschreibung gab es genau eine Bewerbung und die war von Olaf und deswegen hat er dann eine Mail mit, du hast den Job von uns bekommen. Das sind die drei, die pressetechnisch vom Bund beauftragt sind und als entsprechende Ansprechpartner auch fungieren. Alles klar, dann hat sich das erklärt. Ich habe gedacht, herzlich willkommen bei der Gelegenheit an den Olaf. Freut mich sehr, dass wir da wieder jemanden gefunden haben und damit hat sich die Zahl 3 auch geklärt. Und ja, Isan, ich gurgle so, weil ich offensichtlich gerade an dem Streaming-Angebot meiner Tochter leide. Moment gerade nichts dran ändern, weil ich bin ja bei euch. Am Mikrofon ist der Christoph. Ja, schönen guten Abend euch drei. Was mich interessieren würde, ist, wie geht's jetzt weiter nach dem Austritt von Ali? Wer steht zur Diskussion für das Amt des Themenbeauftragten für Querthemen? Und wie wollt ihr, oder habt ihr das generell schon auf dem Schirm? Mir würde es sehr missfallen, wenn Leute, die aktiv gegen Ali gemobbt haben, jetzt sein Amt erben. Wie wollt ihr euch vor der Situation schützen? Da kann ich eine Sache zu sagen. Ja. Betty, was immer du sagst, bitte etwas lauter. Oh, sorry, das war hochgeklappt. und zwar der Micha, der mit Ali nicht im Clinch lag, der selber in den Bereich sehr gut reinpasst, hatte, glaube ich, das Angebot bekommen, den Part zu übernehmen. Ein Moment, sein Name ist ja nicht für euch bekannt, wenn ich nur Micha sage. Du meinst den Ingwer, ne? Michael Melter, wenn das jemand hier was sagt. Klar. Und ich finde ihn eigentlich gut gewählt. Also, warum er den Vorschlag gemacht hat, das ist eine gute Idee. Und ich glaube, der Adi hat nichts dagegen. Okay, wir werden es wahrscheinlich in der Form machen, Michael möge mich korrigieren, wenn ich Unsinn erzähle, wenn die Beauftragung frei wird, gibt es eine Ausschreibung, daraufhin können sich die Leute, die das gerne machen würden, bewerben. Und zusätzlich soll die jeweilige SG die Möglichkeit haben, einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten, oder Michael? Genau, das Verfahren ist in der neuen Beauftragten-GO eigentlich ziemlich gut beschrieben und das Verfahren haben wir jetzt so beschlossen mit der Beauftragten-GO und dieses Verfahren setzen wir jetzt so um. Okay, also bitte. Ja, mach zu. Dirk. Wollte mich bei der Gelegenheit bei euch bedanken für diese GO. Ich habe sie ja gleich am Wochenende benutzt. Sehr schön in einer verfassten Form zu arbeiten. Hey, das war ein Lob, danke. Gerne. Komm vor. Leonie, du warst am Mikrofon und wolltest noch irgendwas sagen. Ja, war jetzt nicht so mega wichtig zu dem Thema davor, als es um die Kommentare ging. Habt ihr da den Überblick, wie das so ist, im Verhältnis wirkliche Beiträge und irgendwas, was man hinterher löschen muss? Hat sich das rentiert bisher, dass es offen war? Also, soweit ich weiß, ist das Verhältnis relativ gut. Es wird relativ wenig gelöscht, aber Dirk müsste das sogar genauer wissen, weil er da aktiv ist, oder? Also gelöscht haben wir in der letzten Zeit fast nichts müssen, weil eigentlich nur persönliche Beleidigungen gegen mich gehen. Die sind ja dann okay. Gegen Autoren haben wir sehr, sehr dezent und reagieren meistens mit Humor. Das ist ganz gut. Und ich stelle fest, dass dieses interaktive Element nur halt, ja, sagen wir, es gibt auch vieles Verzichtliche, aber es gibt sehr wenig, wo wirklich die Notwendigkeit besteht, zu löschen. Es ist wirklich sehr wenig. Danke. Außerdem werde ich diese Kommentarfunktion verteidigen, wie eine Löwin, ihr Junges. Noch was am Mikrofon. Weil ich habe keinen Bock, über die Zuseku zu reden und es ist noch zu früh für das politische Thema des Abends. Was haben wir denn da? Welche Meinung hat der Bundesvorstand zur Neugründung einer Partei in Brandenburg durch den aktuellen politischen Geschäftsführer des Landesverbands Brandenburg und die Spitzenkandidatin der Landtagswahl Brandenburg? Meinetwegen. Also Fakt ist, Parteien werden gegründet wie, wie Pilze im Wald. Die meisten davon sind wahrscheinlich eher marginal oder irrelevant, wenn es tatsächlich etwas ist, was gut konzipiert ist und jemand macht, der es drauf hat, dann kommt sowas raus wie bei der Piratenpartei. Was langfristig Erfolg haben wird und wenn nicht, dann ist es halt etwas wie unter ferner Liefen. Ich meine, das ist das Wesen der Demokratie, können sie gerne machen. Das Einzige, was ich immer schade finde, ist, wenn das Leute machen und dabei versucht sind, irgendwie ja, das auf Kosten der Piratenpartei zu machen. Aber ich glaube, das ist normal. Wenn man enttäuscht ist von der Partei, in der man ist und was Neues anfangen will, dann ja, haut man halt erst noch ein bisschen um sich. Ist aber okay. Ich glaube, das muss man aushalten als Partei. Genau, von dem 1% können sie uns im Moment sowieso nicht so wahnsinnig viel abschneiden. Was gibt es denn noch? Das ist schon fast leer, Stefan. Wir sind zu langweilig geworden. Genug Popcorn irgendwie. Warum sind denn die anderen Bundesvorstandsmitglieder so selten hier auf dem Podium, lese ich hier gerade im Pad? Ja, wir hatten letztens mal uns ein bisschen drüber unterhalten und ich habe den Vorschlag gemacht, dass wir da ein bisschen Abwechslung mit unterbringen. Das heißt, nicht jedes Mal Michael dabei ist, sondern immer mal wieder jemand anders. Haben aber noch keinen Plan gefasst und deswegen hat sich da auch nichts getan, wie so oft. Aber ich kümmere mich drum. Nächstes Mal werde ich irgendjemand anders mit hier hochschleifen. Das wäre doch schön, wenn du uns jede Woche jemand anderes mitbringst. Also nicht, dass der Michael nicht mitkommen darf, aber wenn vielleicht zusätzlich jede Woche noch jemand anders da ist und wir sehen ganz Buffo mal hier oben. Das fände ich richtig, richtig schön. Ja, außerdem sind die sowieso fast alle da. Also die meisten sitzen irgendwo im Zuschauerraum, amüsieren sich köstlich und sind froh, dass sie nicht hier oben sitzen. Bäh, bäh, bäh. Gut, aber die arbeiten ja wann anders. Da steht noch etwas, was mich sehr beunruhigt. Es gibt in letzter Zeit ja öfters mal solche Dinge, die dann irgendwie anfangen mit den Worten im Mumble. Das weiß ich dann immer nicht so richtig, was ich davon halten soll. Aber hier steht, soll die Partei mit Rechtsradikalen Gespräche führen. Im Mumble gestern, keine Ahnung wann und wo, wurde das von einigen bejaht, von anderen verneint. Wie steht ihr dazu? Und dass ihr natürlich jetzt nicht sagen könnt, wie der Restbuch wohl dazu steht, davon gehe ich einfach mal aus. Okay, die Frage ist ernsthaft, ob wir Gespräche mit Rechtsradikalen führen sollen. Die Antwort kann ja kurz sein, aber sie steht halt hier. Okay, die Antwort ist Bullshit. Nein, es gibt Leute, mit denen kann man reden und diskutieren und es gibt Leute, mit denen ist Diskutieren sinnfrei. Und dann tut man es eben auch nicht. Also Lebenszeit verschwenden sollten wir nicht. Ich sehe den Ahoi im Zuschauerraum. Sollte es sich nicht um den Bezirksverband Niederbayern handeln und nicht um fotografische Aufnahmen, Ahoi, dann bitte ich um deine Frage. Es wirkt aber ein bisschen so wie, und im Übrigen bin ich der Meinung, dass... Ich? Es geht leider doch um Niederbayern, aber eigentlich nicht direkt. Es geht um die BOV-Verifizierung, wo sich der Michael kundig machen wollte beim Landesverstand, wie denn das dann in Niederbayern zu regeln ist, ob er da schon Antwort bekommen hat. Ja, inzwischen habe ich auch eine Antwort. Im Prinzip zwei Teile. Das erste, ja, lade es einfach den LAVO Bayern dort ein für eine Verifizierungsveranstaltung, dann schicken die jemand hin. Stellt sicher, dass das ein bisschen mehr als zwei Leute sind, die dann zum Verifizieren sind, dass es sich auch lohnt und dann machen die das, kommen vorbei. Bitte mit ein bisschen Vorlauf, dass irgendwie von wegen übermorgen wollen wir dann jetzt verifizieren, ist halt deutlich zu kurz. Das müsste also schon irgendwie so 2-3 Wochen Vorlauf haben, dass sie dort auch geordnet jemand hinschicken können. Und ansonsten die Frage, ob jemand beauftragt werden könnte. Da haben sie gemeint, ich fasse es jetzt mal kurz mit meinen eigenen Worten, weil ich die E-Mail jetzt gerade nicht da habe zum Vorlesen. Also in eigenen Worten haben sie da gesagt, diejenigen, die oder derjenige, der dort vorgeschlagen worden ist, hätte in der Vergangenheit etwas hemdsärmelig mit Mitgliederdaten hantiert und von daher wollten sie da keinen entsprechenden Zugriff geben. Oh, nette Formulierung. Ja, das mit dem Ankündigen, gut, das war nicht 3 Wochen, ist ja klar. Wir haben irgendwann gesagt, dass wir morgen eigentlich zertifizieren lassen wollten. Da haben sie uns dann gesagt, also morgen ist Dienstag, haben sie dann gesagt, wir kriegen eine Antwort am Mittwoch. Okay, und ihr braucht aber jetzt nicht den Bundesvorstand, um mit dem Landesvorstand Bayern einen Termin für die Verifizierung zu klären. Wenn doch... Okay. Offensichtlich schon. Wenn doch E-Mail an mich. Und wie du gerade gesagt hast, nette Formulierung mit dem Hemdsärmelig, die Formulierung ist jetzt gerade von mir, weil ich die Originalformulierung nicht mehr präsent habe. Okay, wie können wir uns mal treffen? Können wir uns dann auch vielleicht kurz unterhalten über das Thema? Schick mir doch einfach eine E-Mail von wegen, wann und wo ihr eine Verifizierungsveranstaltung haben wollt. Ich leite das dann an den LAFO Bayern weiter und schaue ein bisschen drüber, dass das dann auch funktioniert. Das klingt doch nach einem sehr guten Vorschlag, damit gehen wir doch erledigt sein an der Stelle. Okay. Okay, dann ja, auch von mir die besten Wünsche und alles Gute und lasst uns ein paar Tweets abschicken, um mir einfach zu zeigen, dass wir an Sie denken. Das könnte helfen. Ein ganz, ganz lieber Mensch, ganz, ganz hilfsbereiter Mensch. Absolut. Aber am Mikrofon ein anderer ganz lieber hilfsbereiter Mensch, Thomas. Eigentlich keine Frage, ich hoffe, man hört mich, sondern nur eine Bemerkung. Ich bin gern bereit, für den Landesverband auch von Schwaben nach Niederbayern zu fahren und dort Verifizierungen vorzunehmen. Das ist ein Wort, kriegst du auch die Daten für Niederbayern dann? Dann werden wir irgendjemand mitbringen, der die Daten hat. Ich bin mir sicher, ich werde die kriegen oder jemand wird sie kriegen. Datenschutz belehrt okay. Bin ich ja. Okay, danke. So, da ich einen Hinweis bekommen habe, dass wir eben datenschutzrechtlich sehr grenzwertig hier diesen Aufruf gemacht haben, sie hat es öffentlich verkündet, sie hat es öffentlich getwittert und wenn das nicht fürs Krähennest nicht okay ist, dann schneiden wir das halt zwischendurch raus. Dann geht's weiter mit, machen wir jetzt schon die Popcorn-Frage? Nee, machen wir nicht. Dann sollten wir vielleicht noch mal kurz auch einen Tweet abschicken, dass eine Popcorn-Frage später noch kommt, um die Leute auch mental darauf vorzubereiten oder so. Nein, du weißt doch, mal am Abschluss hebe ich mir irgendwas auf und heute haben wir was wirklich Schönes. Aber ihr hattet letzte Woche das Thema Solipaar aufs Radar genommen. Gibt es da irgendwas Neues? Gibt es da irgendwas Spannendes? Oder vielleicht eher ein Thema, mit dem man sich überhaupt nicht auseinandersetzen muss? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass da in den letzten 7 Tagen nichts passiert ist. Ich bin nicht dazu gekommen. Sie, Hansen, Mikrofon. Ja, ich wollte mal fragen, ob es aus dem Bundesgebiet schon insgesamt Rückmeldungen gibt von den ganzen Veranstaltungen am Wochenende. Nach dem Motto, wo hat es gut geklappt, wo waren tolle Veranstaltungen oder wo war es vielleicht nicht so gut. Und dann hätte ich gerne noch mal eine Einschätzung. Vielleicht sehe ich das auch falsch, aber meiner Meinung nach ist die mediale Aufmerksamkeit dieser ganzen Aktion doch sehr gering gewesen. Und da hätte ich gerne mal eine Einschätzung, woran das denn liegen könnte. Also es haben wohl eine ganze Reihe von Veranstaltungen unter Beteiligung der Piratenpartei stattgefunden. Eins der wesentlichen Probleme in der medialen Aufmerksamkeit ist aus meiner Sicht, dass wir beim Thema TTIP nicht als Meinungsführer oder als Leader der Aktionen wahrgenommen werden, sondern halt als sind auch dabei. Und damit definitiv irrelevant, wenn irgendjemand anders da ist, der mehr Gewicht hat im politischen Tagesgeschehen. Demzufolge, ja, ich stimme dir zu. Wir sind überraschend wenig erwähnt worden. Möglicherweise liegt es aber einfach auch da an dem Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass es möglich ist, in Zukunft wieder mehr in Erscheinung zu treten, wenn es Aktionen sind, die auch tatsächlich mehr mit unserem Thema zu tun haben. Rückschauend muss ich vielleicht mir nochmal überlegen, ob es nicht tatsächlich ein Fehler war, den Opt-out-Day an den gleichen Tag zu legen, weil er halt einfach komplett untergegangen ist. Die Leute haben nicht wahrgenommen, dass da noch ein Thema ist, für das die Piraten im Augenblick dastehen. Das können wir aber besser machen. Es gibt einen Plan für einen zweiten Opt-out-Day, der im Frühjahr stattfinden soll. Und da lässt sich das dann mit Sicherheit anders organisieren. Damit hast du noch mal eine zweite Frage, die ich gestellt hätte, schon vorab beantwortet. Nicht schlecht. Okay. Eil, Piratenvorsitzender, entwickelt bei kognitiven Fähigkeiten. Noch jemand am Mikrofon? 3, 2, 1. Hallo, lieber Daniel. Sprich. Durch Drücken der Sprechtaste wird das besser. Das Lesehalt-Mikrofon ist zum Sprechen aufgerufen. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Alles klar. Kann man mich hören? Ja, man kann dich gut hören. Sprich. Ich habe eine Rückfrage zu der Pressemitteilung von vergangenem Freitagnacht. Da ging es um ja, den Aufruf, an diesem Aktionstag TTIP teilzunehmen. Nun ist eine Veröffentlichung am Freitag Mitternacht, wenn am Samstag dieser entsprechende Tag stattfinden soll, ja eher ungünstig. Kann man oder sollte man an diesen Prozessen nicht was verbessern, damit sowas nicht vorkommt, dass solche Pressemitteilungen irgendwie so lange liegen bleiben, bis sich die Aktualität quasi schon überholt hat? Ja, ich stimme dir zu, das ist suboptimal, eine Pressemitteilung am Freitag Mitternacht zu verschicken für eine Aktion, die am Samstagvormittag startet. Das ist etwas, was wir in Zukunft so nicht nochmal machen sollten. Ich werde mir die nächsten Tage das mal nochmal genauer anschauen, werde mal versuchen herauszufinden, woran es wirklich gehakt hat, ob das untergegangen ist oder ob irgendwas gefehlt hat und in Zukunft gucken, dass wir das wieder sauber bekommen, weil das in der Vergangenheit ja nach meinem Wissen durchaus auch vernünftig funktioniert hat. Jetzt lasst euren neuen Beauftragten doch mal eine Woche im Job ankommen. Nee, ist ja nur so, dass das ungünstig gelaufen ist und da kann man ja vielleicht was draus lernen. Jo, also wie gesagt, ich kümmere mich mal drum. Wir werden das auch nochmal in Ruhe besprechen und gucken, was dann tatsächlich der Punkt war und entsprechend agieren. Super. Und dann noch eine Frage, ist das wirklich so, dass das so Common Sense ist, dass man der Meinung ist, Ali wäre aus seinem Amt, aus seiner Mitgliedschaft gemobbt worden? Weiß ich nicht. Allerdings kann das, also es kann sein, dass das so ist. Ich kann es nicht ausschließen, aber es ist auch nicht so, dass es bei mir in der Form angekommen ist. Also kann ich nicht wirklich, ich kann es weder bestätigen noch dementieren. Und dann habe ich noch eine Frage, die bezieht sich auf den Umgang mit Mumble. Jetzt ist das so, dass Mumble ja in meiste Zeitpunkt eine unmoderierte Runde ist, vergleichbar eben mit ja, einer Kneipe zum späten Abend. Dort wird dann schon mal Tacheles geredet und es werden aber manchmal auch Sachen gesprochen, die ja schlicht falsch sind oder vielleicht auch mal eher verletzend, eher abschneidend. Wie soll man mit sowas umgehen? Ja, ich glaube, dass der Vergleich, den du da gebracht hast, schon durchaus zutreffend ist. Es ist letztendlich wie eine Kneipe. Und ich glaube, wenn wir uns nachts zu vorgerückter Stunde mal durch die Kneipen in irgendeiner Großstadt bewegen würden, würde uns mitunter schlecht Leute so alles von sich geben und sie keiner daran hindert. Wenn eine Veranstaltung moderiert ist, wie das hier jetzt im Dicken Engel, dann ist das eine saubere Geschichte und dann passiert auch nichts, dass irgendjemand irgendwelchen Schwachsinn von sich gibt. Aber unmoderierte Veranstaltungen bringen das Risiko halt nun mal mit sich. Die Möglichkeiten, die wir haben, sind relativ schnell aufgezählt. Entweder wir schließen Mumble so weit, dass man hier nur noch rein kann und mitmachen kann, wenn man zu einer moderierten Veranstaltung will. Wir haben allerdings dann den Zustand, dass es keine Kneipen mehr sind, in denen man sich hier trifft, sondern ja wie im Kino, wo du eine Eintrittskarte kaufen musst und am besten noch registriert sein musst. Also das ist keine Lösung für die Piratenpartei. Wir wollen offen sein, wir wollen, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommen kann und Mumble ist halt die Möglichkeit. Letztendlich bleibt die einzige vernünftige Möglichkeit mit solchen Diskussionsteilnehmern, die einfach dadurch auffallen, dass sie nur Übles von sich geben, sie einfach zu meiden. Wenn ich in einer Kneipe bin und es setzt sich jemand mit an den Tisch, der nur Schwachsinn labert, dann schicke ich ihn vor die Tür und wenn das nicht möglich ist, na, dann lasse ich ihn halt da sitzen und suche mir woanders eine Möglichkeit, mein Bier zu Ende zu trinken. Ich glaube, das werden die Möglichkeiten sein. Was anderes fällt mir nicht wirklich ein. Wenn dir aber bestimmte Umstände eben bekannt werden, ne, also ganz konkrete Verleumdungen zum Beispiel oder Beleidigungen, ne, auch mit ganz konkreten Personen verbunden sind, welche Maßnahmen sollte man da ergreifen? Na ja, gut, ich meine, wenn jemand tatsächlich dadurch aufgefallen ist, dass zivilrechtlich Belangbares von sich gegeben hat, ist der Weg relativ einfach. Dann gibt es den entsprechenden juristischen Weg, um das für die Zukunft zu unterbinden. Was ich nicht glaube, dass das zum Ziel führt, ist nach dem Hausrecht zu rufen, weil, wie gesagt, die Möglichkeiten halt entsprechend eingeschränkt sind. Wir haben hier ein offenes System, hier kann jeder rein. Wenn man sich mit dem Account, unter dem man immer da war, nicht mehr anmelden darf, weil man sich daneben benommen hat, dann, das ist der Nachteil an so einem System, kann man sich einen neuen Account zulegen und kann gleich wieder loslegen. Ich glaube, da wirst du keinen parteiinternen Weg finden. Wenn du weißt, dass jemand üble Nachrede dir gegenüber oder heißt es dir gegenüber oder über dich, egal, du weißt, was ich meine, gemacht hat, dann kannst du ihn entsprechend belangen. Ich wüsste aber nicht, was wir als Partei dagegen so ohne. Darf ich dazu was sagen? Der Michael möchte was dazu sagen. Wenn der Stefan fertig ist, lass bitte den Michael, wenn der sein Mikrofon wieder unter Kontrolle kriegt, und dann der Paddy. Ergänzend, glaub doch auch nicht einfach alles, was dort zur nächtlichen Stunde im Mumble erzählt wird. Fangt vielleicht auch mal an, das zu hinterfragen, indem er zum Beispiel die Leute, über die dort abgelästert wird, mal direkt drauf anspricht, ob das den Tatsachen entspricht. Im Lateinischen gibt es diesen alten Rechtsgrundsatz audiatur et altera pars, also ist es auch die andere Seite zu hören, und wenn man das so mal einfach umsetzen würde, wäre da auch viel von diesem und üble Nachrede und so weiter den Wind aus den Segeln genommen. Ich muss dem Net aber trotzdem recht geben. Es wäre cool, wenn man zumindest parteipolitisch, also wenn man zumindest, wenn es um die Piratenpartei geht und hört, dass über einen was gesagt wird, während man abwesend ist, und das passiert immer und immer wieder, auch wenn spät nachts im Mumble ist, dass man zumindest eine Ansprechperson außerhalb des Mumbles hat, damit die dann praktisch als Vermittler, sagt man da Vermittler zu, ich bin mir nicht sicher, damit die zumindest irgendwie das handeln kann, weil man fühlt sich relativ hilflos, wenn man nie anwesend ist, wenn die Leute über einen irgendwelche Geschichten erzählen. Und selbst wenn man vage wüsste, wer es ist, kann man zwar zivilrechtlich gegen den vielleicht vorgehen, aber es geht vielleicht nach hinten los, weil man den Falschen erwischt hat. Wie schon gesagt, jeder kann hier jeder sein und nicht jeder kennt hier jeden. Ja, es ist tatsächlich so, dass auch über mich schon üble Geschichten angeblich im Mumble erzählt wurden. Also das ist jetzt nichts, was nicht wirklich vorkommt. Aber letztendlich macht es keinen wirklich großen Sinn, dagegen vorzugehen. Das sind ein paar Idioten, die davon überzeugt sind, das Richtige zu tun. Und am Ende interessiert es aber dann meistens nur eine kleine Gruppe, und irgendwann stellt sich raus, alles nur Bullshit. Ich denke, die Möglichkeiten, die wir haben, sind, man könnte mit dem Vertrauenspirat oder mit den Vertrauenspiraten des jeweiligen LVs reden. Man könnte versuchen, das auch tatsächlich über ein Gespräch zu lösen. Wenn das nicht möglich ist, einen juristischen Weg zu beschreiten, aber das ist halt heikel, weil meistens ja dafür dann keine belegbaren oder keine nutzbaren Beweise vorliegen, sondern man bekommt halt erzählt, dass irgendjemand irgendwas erzählt hätte. Und das ist wenig nutzbar für irgendwelche Prozesse. Ja, ich möchte jetzt hier auch gar nicht so eine strafrechtliche oder zivilrechtliche Diskussion führen, weil das darüber ich sowieso nicht reden will, sondern mir geht es alleine um die Verantwortung, die die Partei bzw. der Landesverband für dieses Instrument hat. Spätestens wenn er doch in Kenntnis gebracht, wenn ihm in Kenntnis gebracht wird, dass solche Dinge da passieren, da etwas zu unternehmen. Und ich sehe das nicht so wie du, man könne da nichts tun. Man kann sehr wohl was tun, man kann eben sein virtuelles Hausrecht ausüben. Du hast natürlich recht, dass jemand, der dann unter einer falschen Identität wieder auftaucht, dass man das damit nicht umgehen kann. Aber nachdem man ein Hausrecht ausgeübt hat und jemand umgeht das absichtlich, ist man dann auch wiederum in der Lage, zivilrechtlich gegen denjenigen vorzugehen. Dazu braucht man aber eben die Kooperation des Betreibers, des Mumble-Servers. Und das ist eigentlich das, was ich einfordern möchte. Und daran fehlt es halt einfach. Das möchte ich so feststellen. Okay, Kann ich nachvollziehen, ist auch ein Stück weit tatsächlich okay. Nur der Betreiber des Mumble Servers ist ja NRW, also eben nicht die Bundespartei. Und was eben an der Stelle auch eine Rolle spielt, die haben in NRW sehr wohl in der Vergangenheit Hausverbote ausgesprochen, wenn entsprechende Vorfälle waren und sich herausgestellt hat, dass sie auch tatsächlich ziemlich sicher so vorgefallen sind. Also das ist jetzt nichts, was noch nie vorgekommen wäre. Lass uns doch, Daniel, das einfach mal mit dem Paggy besprechen. Da setzen wir uns mal gemütlich in einen Raum und dann können wir uns da mal gemeinsam drüber unterhalten, wie wir mit solchen Situationen umgehen, und vielleicht geht's dann, finden wir dann eine gemeinsame Lösung. Ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist, aber das sieh es als Chance. Ja, dann möchte ich zumindest nochmal, es ist nämlich tatsächlich passiert, dass mich Leute darauf angesprochen haben, auch nochmal appellieren an die Leute, die jetzt hier zuhören, wenn sowas kommt, dass ihr dann tatsächlich denjenigen fragt, über den da sowas erzählt wird, ob das überhaupt der Wahrheit entspricht, und euch da gegebenenfalls mal die andere Seite von erklären lassen. Und nein, das sind nicht irgendwelche Deppen, die da in Mumble rumturnen, sondern es sind eben durchaus Leute, die in der Partei Ämter und Mandate und Beauftragungen haben, die sich so verhalten. Aber gut. Aber Daniel, stimmt, das ist richtig, und ich würde den Appell gerne an der Stelle explizit unterstützen. Also falls es euch unterkommt, dass irgendjemand wüste Geschichten über jemand anders erzählt, geht her und fragt ihn direkt, ob das stimmt, lasst euch das bestätigen, oder gebt zumindest mal die Info weiter, um die Leute da nicht im Regen stehen zu lassen. Vielen Dank, Stefan. Ja, dann möchte ich mal kurz anregen, wenn es denn so eine Gesprächsrunde gibt, dass man die auch so moderiert macht, wo man zuhören kann, damit die Mumbler auch wissen, was auf sie zukommt. Ich finde es übrigens nicht so gut, wenn man so dieses, ja, möchte ich jetzt nicht sagen, aber dieses, ja, sagen wir doch, so kann man es ausdrücken, wenn man das so dieses Petzen und Verpetzen so mit reinbringt. Das klingt schön, Ahoi, aber der perfide Trick bei den Leuten ist ja, die nicht nur, dass das spät abends ist, wenn die Obrigkeit zu Bett gegangen ist, sag ich mal so. Es kommt noch dazu, wenn einer auf die Idee kommen würde, das irgendwie zu protokollieren, was dort passiert, dann beziehen sich die Trolle, die selbst Schaden anrichten wollen, auf das Recht der Privatsphäre und bla bla bla. Die wissen ganz genau, wo die Lücken sind, was für Tricks sie anwenden müssen, wie sie immer drumherum kommen. Das macht sie schon irgendwie, ich sag mal, wie ein geplantes Verbrechen. Das ist, hat ja nicht mehr mit Rufmord zu tun oder irgendwie über jemanden herziehen. Das ist schon, meiner Ansicht nach, ist das schon kriminell. Ja, manche können mit der Freiheit anderer schlecht umgehen. Damit lasse ich es jetzt mal bewenden. Lasst uns das doch bitte dann mal in einer Veranstaltung, die genau darum geht, diskutieren. Und jetzt gerade Nett hier und Werner Schnitzel, noch so ein Ding und du fliegst. Noch ein Beitrag am Mikrofon. Der Erich. Hallo, ja. Mein Thema ist eigentlich diese Geschichte mit den Paketen, die dazu gesandt wurden. Stehe auch im Pad schon was dazu. Ich hatte bei diesem Vorbereitungstreffen bereits an Seko die Frage gestellt, wie das denn ist mit den Paketen, ob da auch was zu TTIP und Frackdown dabei ist. Und da hieß es, wird überall mit reingepackt. Jetzt haben wir leider nur Opt-out-Day bekommen. Und ja, also hätte ich da vorher was, TTIP hatten wir, war nicht wirklich das Problem. Da haben wir diese Compact-Sachen gehabt und hatten auch noch Altes. Aber das Fracking haben wir schmerzlich vermisst. Mein eigentlicher Hauptpunkt ist, bitte das nächste Mal ein bisschen besser planen, damit auch, wenn man schon so eine konzertierte Aktion macht, mit drei Tagen, also mit drei Veranstaltungen in einem, dass auch zu allen dreien was da ist. Ja, ich muss mal nachfragen, ob das daran lag, dass es in der Bundesgeschäftsstelle zu TTIP nichts gab, was man hätte mitschicken können, weil ich eigentlich gedacht habe, dass wir das entsprechend weitergegeben haben. Ich kann dir allerdings für die Zukunft sagen, dass es keine solche drei in einem Tage mehr geben wird, weil sich herausgestellt hat, dass das medial eher ein Schuss ins Knie ist, als irgendwie was weiterbringt. Aber wie gesagt, ich muss mal nachfragen, ob das daran lag, dass es kein Material gab. Und wenn, dann wäre das natürlich schade, weil wenn man eh schon Post und Porto hat, dann hätte man da gleich ein bisschen mehr mitschicken können. Ja, na gut, okay. Alles klar. So, Stefan, wir haben zwei politische Themen. Und zwar Landesverband und was mein Lieblingsbezirksverband ist, oder was? Nee. Also ab Bezirksverband abwärts kümmern wir uns ja hier nicht, weil hier ist ja Bufo-Sprechstunde und keine LAFO-Sprechstunde. Das können wir dann mit der Niki machen. Nein, aber der Herr Oettinger, der hat ja wieder mal äußerste Sachkunde bewiesen und gleichzeitig extremes Feingefühl im Umgang mit Personen, deren Persönlichkeitsrechte verletzt worden sind. Und Julia hat sich ja darüber schon hinreichend laut aufgeregt. Hier kommt jetzt die Frage, was würde denn der Stefan zu dem Herrn Oettinger sagen? Oh mein, da weißt du ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja, also er hat tatsächlich auf die Frage, was er zu den geleakten Bildern, die bei dem Apple-Dienst entwendet wurden, nein, es waren kein Apple-Dienst, gesagt, dass wenn jemand Bilder ins Netz stellt, dann sei er selber schuld. Und das zeigt, wie unglaublich wenig Ahnung er von dem ganzen Thema hat. Ich finde es schmerzhaft, dass jemand wie Oettinger der Kommissar für ein Thema sein soll, das nach meinem und nach unserem Verständnis in den nächsten 5 Jahren politisch wahrscheinlich somit das Wichtigste sein wird, außer vielleicht noch Friedenspolitik, wenn ich mir anschaue, was gerade um uns außenrum brennt. Und Oettinger hat nicht wirklich den Hauch einer Ahnung. Jetzt weiß man ja, wie Politik in den etablierten Parteien gemacht wird. Dort ist es nicht so, dass die Leute, die vorne dran stehen, die große Ahnung haben, sondern sich im Zweifel so ausdrücken können, dass das, was sie sagen, nicht wehtut. Man sieht es daran, dass Dobrindt Verkehrsminister ist. Man sieht es daran, dass beispielsweise unser Joachim Herrmann, nachdem er als Bundesminister für Inneres nicht mehr tragbar war, dann Landwirtschaftsminister? Wir wissen, dass Minister, und das ist bei den Kommissaren ähnlich, nicht tatsächlich das große Fachwissen brauchen oder das große Fachwissen haben, weil das die Organisationen im Hintergrund haben. Nichtsdestotrotz würde es uns wesentlich besser gefallen, wenn da jemand ernannt worden wäre, der wüsste, dass man als User eines Systems schon darauf vertrauen möchte, dass die Daten und Bilder, die man über dieses System verschickt oder die man in diesem System speichert, auch dort bleiben und sonst nirgends. Aber ja, da ist halt einfach Oettinger der Falsche. Auch eine Form von Qualifikation, ne? Ja. Und dann haben wir noch beinahe das Popcorn-Thema. Wir kriegen sogar eine Steigerung rein in den politischen Themen. Die AfD macht gerade so was Ähnliches wie eine Parteienfinanzierung, indem sie eine Goldmark verkauft. Und die Frage hier im Pad, also natürlich werden wir dazu was hören, da brauchen wir auch keinen Bundesvorstand dazu, das schafft die Öffentlichkeitsarbeit auch allein, aber sollten wir einen Gold-Bitcoin in den P-Shop packen? Nein. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht wirklich sagen kann, ob das so ohne weiteres machbar ist, aber wenn das umsetzbar wäre. Ich meine, solange nicht der Verdacht aufkommt, wir wollen irgendwas mit D-Mark, sondern was mit Zukunft ist, dann wäre das doch mal ein vernünftiger Ansatz, oder? Wo ist der P-Shop? P-Shop bitte zum Saalmikrofon. Ansonsten kriege ich ihn. Ich habe einen Vorstandsbeschluss. Leitest du das weiter, Stefan, diese Idee? Ich muss dir sagen, ich weiß im Moment gar nicht, wer für den P-Shop zuständig ist. Ich glaube, der P-Shop ist so unsere offene Flanke. Das hakt, glaube ich, im Augenblick ein bisschen, aber wir haben das auf der Agenda. Da sind wir dran. Eine Nachfrage zu vorhin. Kann es sein, dass ich die Innenminister von Bayern und die vom Bund irgendwie namentlich durcheinander gewürfelt habe? Falls ja, täte mir das leid. Sollen Sie nicht persönlich nehmen. Sie werden drüber hinwegkommen. Ja, also wie gesagt, für den P-Shop, da muss ich mich drum kümmern. Dass wir das als Möglichkeit haben, fände ich cool. Kläre ich. Stefan, du hast jetzt das Argument, jemanden für den P-Shop anzuwerben. Der darf hier Devisenhandel betreiben. Gold, Bitcoins. Also ein stärkeres Argument gibt's nicht mehr. Das würde ich in der Ausschreibung gucken. Michael, wir müssen eine Ausschreibung machen. Eine Anmerkung dazu. Ja. Es wäre sogar göttlich, wenn man mit Bitcoins selbst bezahlen könnte im Peershop. Ist jemand hier, der sich damit wirklich gut auskennt? Was nicht mit dem Farmen oder Verkaufen? Bitcoins, also auskenne nicht mit Coins, aber ein bisschen mit der staatlichen Parteienfinanzierung und Rechenschaftsbericht und Wirtschaftsprüfung. Und ich befürchte, dass uns das so viel mehr Kosten bei der Wirtschaftsprüfung macht, weil die sich in dieses Thema einarbeiten müssen, dass das wirtschaftlich ziemlich unsinnig ist, zumindest im Moment noch. Darf ich mich kurz einmischen, weil ich mich im Thema ein bisschen auskenne? Also ich würde ganz dringend der Partei davon abraten, irgendetwas mit Bitcoins zu machen. Bitcoins ist nichts anderes als eine Art digitales Gold und wird als Währung gar nicht wirklich benutzt, sondern eher als Spekulationsobjekt. Und deshalb schwankt der Preis auch sehr stark und dieser ganzen Zockerei, an der sollte sich die Partei nicht beteiligen. Okay, und dann habe ich auch noch einen Kommentar im Chat gerade gelesen, in dem auch relativ deutlich davon abgeraten wird, derartige Geschäfte zu machen. Ich glaube, wir wollen nicht in die Falle tappen, dass wir irgendwelche Devisengeschäfte über einen P-Shop abwickeln und hinterher einen Haufen Ärger dafür kriegen. Wir können es uns aber nochmal in Ruhe anschauen. Dürfte ich was dazu sagen? Drei Schnelllösungen nach dem Saalmikrofon. Wir haben noch 10 Minuten. BMG. Es gibt Dienstleister, die diese Bitcoin-Abrechnung machen. Das heißt, aus der Sicht von Piraten wäre das dann Geschäft in Euro und dieser Dienstleister würde das Ganze mit den Bitcoins erledigen. Kennst du dich damit gut aus? Nicht besonders. Okay, wir werden jemanden finden, der sich wirklich gut damit auskennt und dann prüfen wir das nochmal und wenn es möglich ist, machen wir es und ansonsten leider nicht. André. Ja, ich wollte sagen, ich habe Bitcoins und ich habe auch schon damit bezahlt und das klappt wunderbar. Wir sind zuversichtlich. Stefan, jetzt die Königsfrage. Would you rather fight 100 duck-sized horses or one horse-sized duck? Und bitte erklär mir, was das mit Süßsauer zu tun hat. Steht hier im Pad, tut mir leid. Ja, ich lese gerade. Okay, hier trudeln gerade bei mir die DMs ein, dass das mit Bitcoins keine gute Idee sein könnte. Anyway, was soll ich mit den Enten machen? Helf mir. Gelebte Basisdemokratie, ab ans Saalmikrofon, alle außer Ahoi, Christoph. Enten werden gegessen, ganz klar. Aber bitte nicht. Bitte genau. Stefan ist ein Pferd. Dann hat das... Nein, die Kira, die weiß, was das mit Pferden, Enten und Süßsauer auf sich hat. Nee, ich weiß es nicht, aber ich würde mal sagen, die Pferde sind absolute Fluchttiere. Also ich würde da eher auf 100 kleine Pferde gehen, als auf eine große Ente, weil ich glaube, die kann wesentlich aggressiver werden. Stefan, du siehst, das wird uns noch lange beschäftigen. Ja, ich sehe aber, Google weiß eine ganze Menge dazu. Okay, 21.53 Uhr, wir sind in Time fertig. Danke Stefan, danke Michael, danke an den Bauer Jupp, an den Smellcaster und an BMG für die Aufzeichnung. Angesichts des kleinen Persönlichkeitsrechte-Problems, was der Bauer Jupp noch klären wird, bitte keine anderen Aufnahmen hochladen als die vom Bauer Jupp, der schneidet dann, wenn es unbedingt sein muss, noch was raus. Ich hoffe, dass er es nicht rausschneiden muss. Und ich wünsche einer ganz bestimmten, mir sehr, sehr lieben Piratin, der es gerade nicht so gut geht, ganz Persönlichkeitsrechte frei. Alles Gute. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.